noch am gleichen Tage... Doris, ich möchte, dass du meine Freundin wirst. Wir treffen uns um 17 Uhr am Südeingang. Mr. Crow führte Justus, Peter und Bob ins Haus. Sie versuchten zu klären, ob der Einbrecher irgendetwas gestohlen hatte. Seltsamer Einbruch, vorläufig keine Erklärung. Als der Sturm abgeflaut und die See wieder ruhig war, dass ihre Aktion ein Fehlschlag gewesen war. Jeden Tag hatte er das Schicksal seiner Tochter vor Augen. Und sein Gedanke war nur noch: Rache allen Autofahrern.